Kapitel 1. An Gleis 1, es fährt gleich ein der Supercity 10.57 Uhr aus Prag. Na endlich! Anna ist ganz aufgeregt. Sie freut sich sehr auf das Wiedersehen mit ihrer Freundin Eva. Ihre beiden Mütter sind Deutsche und alte Freundinnen und so kennen sich die Töchter eben auch schon sehr lange. Der Zug hält im Südbahnhof und Eva steigt als eine der ersten aus. Sie weiß, dass sie erwartet wird. Sie hält Ausschau nach Anna. Hey, hallo, hier bin ich, Eva. Anna saust auf ihre Freundin zu und wenig später legen sie sich in den Armen. Endlich bist du da, meine beste Freundin. Wie geht's? Leiwand, sagt Eva und grinst schelmisch. Ah, dass du das nicht vergessen hast. Anna lacht. Kannst du noch mehr wienerisch? Nein, das war's auch schon, leider. Du, was meinst, erst ins Hotel oder magst gleich einen Kaffee? Anna schaut ihre Freundin fragend an. Ehrlich gesagt, lieber erst mal ins Hotel, den Koffer loswerden, ein bisschen frisch machen und so. Okay. Anna nickt verständnisvoll. Dann gehen wir am besten gleich zum Taxistand. Komm, hier entlang durch die Halle. Sie finden gleich ein freies Taxi und der Taxifahrer verstaut Evas Gepäck im Kofferraum. Wo bist denn überhaupt untergebracht? Fragt Anna. Im Deutschordenshaus. Ah, gut. Dort ist eine Übernachtung, soviel ich weiß, gar nicht so teuer. Und zentral liegt's auch noch. Ja, und selbst Mozart hat dort anno 1781 schon einmal übernachtet, sagt Eva stolz. Du bist ja richtig gut informiert dafür, dass du gar nicht in Wien lebst, wundert sich Anna. Na eben, darum, meint Eva. Wo wollen's denn bitte hin, die Damen? Der Taxifahrer wird ungeduldig. In die Singerstraße 7, antwortet Anna schnell. Sie fahren auf der Prinz-Eugen-Straße Richtung Zentrum. Der Verkehr ist um diese Zeit sehr dicht. Es geht nur schleppend voran. Jesus, die Bimano, schimpft der Taxifahrer vor sich hin. Und plötzlich schert auch noch der Vordermann ein und zwingt das Taxi zu einer scharfen Bremsung. Jetzt verkreide mit deiner Chesen. Der Taxifahrer droht dem Autofahrer mit der Faust. Mensch, der hat aber ein Temperament, flüstert Anna Eva zu. Ja, das kann man wohl sagen, hoffentlich. Endlich sind sie vor dem Deutschordenshaus angekommen. Anna, ich bringe schnell meinen Koffer aufs Zimmer und dann können wir ein wenig durch die Stadt bummeln. Einverstanden? Ja, ich warte hier an der Rezeption auf dich. Kapitel 2. So, jetzt kann's losgehen, meint Eva und strahlt. Wollen wir uns zuerst den Stephansdom anschauen? Wir sind hier ganz in der Nähe, fragt Anna. Ja, gute Idee. Anna öffnet die Tür und sie gehen in den Dom hinein. Ganz schön mächtig. Hier fühlt man sich richtig klein und all diese Pracht, staunt Eva. Ja, dieser Dom ist Österreichs bedeutendstes gotisches Bauwerk. Sie schauen sich noch die Dienstboten-Madonna und den Zahnweh-Herrgott an. Dann gehen die beiden wieder nach draußen. Schau mal, Eva, hier gegenüber das Haashaus. In den großen Glasfenstern kannst du den Dom sehen. Er spiegelt sich da drin. So hast du unseren Steffel mehrfach, besonders mit den schönen, bunt glasierten Dachziegeln und... schwärmt Anna. Was bedeutet denn Steffel? So nennen die Wiener liebevoll ihren Stephansdom. Anna zieht Eva, die sich gar nicht von dem Anblick lösen kann, am Ärmel weiter. Wo gehen wir denn jetzt hin? Fragt Eva. Weil du ja vorhin schon von Mozart gesprochen hast, gehen wir gleich um die Ecke in die Domgasse. So, meine liebe Eva, hier stehst du jetzt vor der einzigen als Gedenkstätte erhaltenen Mozart-Wohnung in Wien. Er war ein Gehetzter. In Wien hat er sage und schreibe 12 Quartiere in nur 10 Jahren gehabt. Oje, der Arme! Heißt dieses Haus nicht auch Figaro-Haus? Ganz genau, bravo! Anna ist beeindruckt. In diesem Domizil hat er die Oper Figaro komponiert. Untergehakt bummeln die beiden weiter die Kärntnerstraße entlang. Also diese Geschäftsstraßen sehen ja mittlerweile fast überall gleich aus, kommentiert Eva. Da hast du recht. Und deshalb gehen wir jetzt ins Museum. Eva schaut ein wenig irritiert, denn auf einen Museumsbesuch hat sie eigentlich gar keine Lust. So, da wären wir. Anna öffnet die Tür. Aber hier gibt's jetzt erst einmal einen Kaffee und Kuchen. Anna lacht über Evas erstauntes Gesicht. Dieses Museum ist ein bekanntes Kaffeehaus. Na, ein Café halt. Sie setzen sich an einen freien Tisch. Eva sieht sich um. Die Leute lesen Zeitung, unterhalten sich angeregt. Überwiegend junges Publikum. Bitte, die Damen, fragt ein Kellner. Ich hätte gern einen verlängerten und ein Stück Sacher. Das nehme ich auch, sagt Eva schnell. Was bekomme ich denn jetzt eigentlich? Fragt sie Anna, nachdem der Kellner weggegangen ist. Anna kichert. Ein Verlängerter ist ein Schwarzer mit Wasser verdünnt. Und was ist ein Schwarzer? Will Eva wissen. Das ist bei uns hier in Wien ein starker schwarzer Kaffee, praktisch ein Mokka. Und Sachertorte kennst du doch, oder? Ja, klar, antwortet Eva ein bisschen eingeschnappt. Ich bin doch nicht blöd, denkt sie für sich. Der Kellner kommt recht schnell mit ihrer Bestellung und die beiden genießen still ihren Kaffee und ihren Kuchen. Du, Anna, sagt Eva nach einer Weile, kann ich dich was fragen? Wie ist denn die Neurora so? Super, antwortet Anna spontan. Sie ist sehr streng. Oh ja, aber sie ist auch sehr fürsorglich und nett und hilfsbereit. Sie will halt das Beste aus ihren Mädels machen, dass sie bei der Oper unterkommen oder besser noch beim Film. Ich habe gehört, dass sie einem dabei auch sehr behilflich sein kann. Stimmt das? Ja, sie hat wirklich gute Kontakte zum Fernsehen und zur Filmbranche, erklärt Anna. Und was genau bedeutet streng? Fragt Eva besorgt. Sie verlangt sehr viel Disziplin. Bestimmte Figuren werden halt so oft geübt, bis sie perfekt sitzen. Damit habe ich kein Problem. Das kenne ich von unserer Schule. Eva ist erleichtert. Und Anna, du hast kein Problem damit, dass wir beide jetzt sozusagen Konkurrentinnen sind? Nein, absolut nicht. Außerdem, ich habe einen Studienplatz in Medizin ab Winter und das Tanzen wird ein Hobby, kein Beruf, erzählt Anna lächelnd. Das wusste ich ja noch gar nicht. Fantastisch. Dann hat sich ja dein Traum erfüllt. Und vielleicht erfüllt sich meiner auch, wenn ich, träumt Eva vor sich hin. Klar, du wirst die Hauptrolle bekommen. Und Tanzen ist doch deine Leidenschaft. Das merkt jeder sofort. Anna schaut ihre Freundin aufmunternd an. Meinst du wirklich? Eva ist nicht sicher, ob ihre Freundin recht hat. Du wirst sehen, morgen lernst du die anderen kennen und kannst vergleichen. Eva ist nicht sicher, ob ihre Freundin recht hat. Du wirst sehen, morgen lernst du die anderen kennen und kannst vergleichen. Kapitel 3. Und Position 1, rechter Fuß, Point, Flex, Position, Point, Flex, den Rücken gerade, das Kinn oben, meine Damen. Und jetzt, Plie, Rölleweh. Inge Neururer ist noch nicht zufrieden mit ihren Mädchen. Sie klatscht in die Hände. Bitte mehr Disziplin. Noch einmal. Position 1, rechter. Es klopft. Ja, bitte. Ha! Guten Tag, Anna. Und Sie haben auch gleich unsere neue mitgebracht. Kommen Sie ruhig näher. Herzlich willkommen. Inge Neururer gibt Eva die Hand. Meine Damen, darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Eva Hajková. Sie kommt aus Prag. Sie möchte mit uns tanzen und an dieser Ausschreibung teilnehmen für die Rolle in dem Film. Ach, wie heißt der noch gleich? Kommissar Brandner auf der Jagd nach dem weißen Gold, antworten die Mädchen schon fast wie im Chor. Sie begrüßen Eva mit Hallo und Servus und lächeln sie freundlich an. Nur ein Mädchen schaut ziemlich böse. Ich sehe, Sie sind schon umgezogen. Dann tanzen Sie uns doch ein paar Schritte vor, Eva. Meint Frau Neururer. Eva stellt sich in Position und tanzt eine Choreografie, die sie sich für diesen Moment ausgedacht hat. Am Ende steht sie in der vierten Position und verneigt sich vor den anderen. Sehr gut. Außergewöhnlich, diese Leichtigkeit, ruft Inge Neururer, die normalerweise sehr zurückhaltend mit Komplimenten ist. Die meisten Mädchen klatschen Beifall, aber einigen sieht man deutlich an, dass sie neidisch sind. So, meine Damen, jetzt alle noch einmal. Position 1. Später im Umkleideraum kommen ein paar Mädchen auf Eva und Anna zu. Was meint ihr? Wollen wir heute Abend ein bisschen ausgehen? Seid's dabei? Wo soll's denn hingehen? Fragt Anna. Na, die Eva ist doch neu in Wien, also geht's zum Prater, ins Riesenrad und Wien von oben genießen, antwortet Regina, die vorher gar nicht so freundlich geschaut hat. Ich muss nur noch schnell telefonieren. Kurze Zeit später sind alle umgezogen und Regina winkt mit ihrem Handy. Also, auf geht's, Gemma. Sie nehmen die U1 zum Praterstern. Sie nehmen die U1 zum Praterstern. Kapitel 4. Schau mal, Eva, ist das nicht wunderschön? So viele Lichter. Anna stupst Eva ein bisschen in die Seite. Sie hat ganz in Gedanken versunken vom Riesenrad aus hinuntergeschaut. Ja, wunderschön, flüstert Eva. Es ist mittlerweile schon fast 10 Uhr abends und nach einem Bummel über dem Prater mit einem kleinen Imbiss, viel Spaß und einem gewonnenen Teddybären war die Fahrt im Riesenrad der absolute Höhepunkt. Wir sind jetzt 65 Meter hoch, wisst ihr das? Kreischt Maxi, eines der Mädchen aus dem Ballett, ganz begeistert. Hilfe, mir wird schwindelig, ruft Regina, die die Höhe gar nicht gut verträgt. Sie ist schon ganz blass. Hoffentlich sind wir bald wieder unten. Ah, das dauert noch. Wir bewegen uns pro Sekunde nur 75 Zentimeter weiter. Das Ding hat schließlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es wurde 1898 errichtet für das 50-jährige Regierungsjubiläum vom Kaiser Franz, erzählt Maxi weiter. Sie ist stolz auf ihr Wissen. Ach, hör schon auf, davon geht's mir erst recht nicht besser, erwidert Regina genervt. Sie ist jetzt echt sauer. Irgendwann ist die Fahrt zu Ende und die Mädchen steigen aus. Maxi und ein anderes Mädchen haken Regina unter, denn es geht ihr wirklich nicht gut. Anna folgt ihnen. Eva bleibt stehen und schaut sich noch einmal das große Riesenrad von unten an. Sie sieht nicht den Mann in dem schwarzen Kapuzenhemd, der ganz zielstrebig auf sie zukommt. Als er auf gleicher Höhe mit ihr ist, rempelt er sie an und stellt ein Bein so, dass sie darüber fallen muss. Zum Glück dreht Anna sich in dem Moment um und kann Eva gerade noch auffangen, bevor sie gestürzt wäre. »Hey, Sie Rüpel, Sie, was machen Sie denn da?« ruft Anna dem Mann hinterher. Er verschwindet ganz schnell in der Dunkelheit. Maxi hat den Vorfall auch gesehen und sagt zu Regina, »Sag mal, der Typ, der sah aus wie dein Tobias.« »Mein Tobias? Ja, spinnst jetzt. Was soll der denn hier?« schimpft Regina. »Schon gut. Mir ist ja nichts passiert,« beschwichtigt Eva die anderen. »Lasst uns nach Hause gehen. Es ist schon spät und morgen ist ja wieder Training.« Mit diesen Worten nimmt Anna Eva am Arm und sie gehen Richtung Ausgang. Kapitel 5. Uff, das reicht für heute. So ein hartes Training hatten wir schon lange nicht mehr, meint Anna. Ja, mir tut auch alles weh. Ha, wo ist nur mein Bett? Fragt Maxi und lacht. Dir scheint das ja alles gar nichts auszumachen, sagt Regina zu Eva. Ihr Blick ist dabei nicht gerade freundlich. Ja, nein, nicht wirklich. Ich bin hartes Training gewöhnt und mir macht Tanzen einfach Spaß, es strengt mich nicht an, antwortet Eva. Strengt mich nicht an, äfft Regina Eva nach. So eine Angeberin, sagt sie leise, aber dennoch hörbar zu den anderen Mädchen. Alle mal herhören, ruft Frau Neururer. Unser Training war hart, wie Sie ja alle bemerkt haben. Ein allgemein zustimmendes Gemurmel ist die Antwort. Und deshalb? Inge Neururer macht eine Pause, um die Spannung zu erhöhen. Gibt es heute Abend zur Belohnung? Und als kleinen Einstand für Eva? Ein gemeinsames Essen. Wir treffen uns um 20 Uhr im Schweizer. Freunde sind willkommen. Sofort greifen Maxi und Regina nach ihren Handys. Im Schweizer Haus essen einige Mädchen nur eine Krautsuppe, auch Eva. Andere essen Wiener Schnitzel mit Pommes frites. Tobias, Reginas Freund, trinkt dazu mehr als ein Krügel Bier. Frau Neururer bestellt nur einen Heurigen und ein Mineralwasser. Kapitel 6. Entschuldigung, sagt Eva. Sie kommt am nächsten Morgen eine halbe Stunde zu spät zum Training. Eines Bühning. Aber mir geht es heute gar nicht gut. Ja, das sieht man, Mädel. War etwas mit Ihrem Essen gestern Abend nicht in Ordnung? Fragt Frau Neururer besorgt. Ich weiß nicht. Eva zuckt mit den Schultern. Im Augenwinkel sieht sie noch, wie Regina ein kleines, böses Grinsen im Gesicht hat. Wird's denn trotzdem gehen? Will Inge Neururer wissen. Ja, irgendwie schon. Eva nickt. »So, meine Damen«, ruft die Lehrerin die Mädchen zur Ordnung. »Morgen wird es ernst, denn da kommen die Herren vom Film, der Regisseur und sein Kamerahund suchen aus.« Sofort konzentrieren sich die Tänzerinnen nur noch auf ihr Training. Kapitel 7. »Also, ich stelle mir die Szene folgendermaßen vor.« Unsere prima Ballerina tanzt auf dem Heldenplatz vor der neuen Hofburg. Du gehst dann mit deiner Kamera in die Totale und bleibst nah an ihr dran. Erklärt der Regisseur Konstantin Reuter. Er sitzt im Auto neben seinem Kameramann Jens Winzerer. Ist denn schon klar, wer... fragt Jens. Nein, nein, das müssen wir noch entscheiden, antwortet Konstantin Reuter genervt. Er will sich in seinen Gedanken jetzt durch solche Fragen nicht stören lassen. Also, weiter in der Szene. Die anderen Balletttänzerinnen tanzen um sie herum. Die Musik spielt wen nur du allein und dann, Action, kommt unser Held, der Brandner, mit seiner Harley an und rast an unserer prima Ballerina vorbei, ganz knapp, über den Heldenplatz. Klar, sagt Jens automatisch. Dann laufen die Mädchen auseinander, sie schreien laut, er überschlägt sich und cut. Das wird super. Ja, echt super, bestärkt Konstantin sich selbst. Und dann wird sie, ich meine die prima Ballerina, die Assistentin vom Brandner und hilft ihm bei der Suche nach dem Heroindealer? Fragt Jens. Genau. Wir suchen also eine Tänzerin mit schauspielerischem Talent. Hübsch, fotogen. Wir machen eine Unbekannte zum Star. Das ist die Idee. Der Regisseur ist sehr zufrieden mit sich. Hast du alles dabei? Kamera, Beleuchtung? Fragt Konstantin, als er aus dem Auto steigt. Sorry, habe ich alles vergessen, Boss. Antwortet Jens mit einem Grinsen und hält seinem Chef die Tür zum Ballettstudio auf. Kapitel 8. Als sie den langen Flur entlang gehen, kommt ihnen ein junger Mann im dunklen Kapuzenhemd entgegen. Er kam gerade aus einem der Räume. Er hat es sehr eilig. Was macht denn ein Mann hier? Wundert sich Jens. Er dreht sich um und liest, was auf der Tür steht. Und dann noch in der Garderobe. Ah, hallo! Frau Neururer kommt auf die beiden zu. Die Herren von der Ari Film AG. Ich bin Frau Neururer, die Leiterin der Ballettschule. Guten Tag. Guten Tag, Konstantin Reuter, Regisseur. Und das ist Jens Winzerer, unser Kameramann. Sie müssen entschuldigen, aber meine Mädels sind noch kurz in der Pause. Sie kommen aber in spätestens 10 Minuten. Das ist perfekt. Dann kann ich mir den Raum und die Beleuchtung ansehen und überlegen, wo die Kamera am besten steht. Ich hole schon mal die notwendigen Sachen aus dem Auto, sagt Jens. Als er gerade die Eingangstür öffnen will, kommt ihm eine Gruppe schwatzender und lachender Mädchen entgegen. Wow, ist die aber hübsch. Dunkle Haare, dunkle Augen, super Figur. Er dreht sich nach Eva um. Hoffentlich wird dies, denkt er. Ungefähr eine Viertelstunde später hat Jens alles für die Probeaufnahme vorbereitet. Ein paar der Mädchen sind auch schon umgezogen und warten. Unter ihnen eine sehr nervöse Regina. Autsch! Aua! Ein sehr lauter Schrei kommt aus der Garderobe. Alle laufen schnell dorthin. Oh nein, doch nicht die Hübsche, denkt Jens spontan, als er Eva am Boden sitzen sieht. Ihr rechter Fuß blutet stark. Ach du liebe Güte, was ist denn hier passiert? Eva! Frau Neururer kommt und beugt sich über Evas rechten Fuß. Einen Arzt, schnell! Ruft Inge Neururer. Anna holt schnell ihr Handy und 10 Minuten später ist der Arzt da. Er untersucht Evas Fuß. Ah, Glück gehabt, Mädchen. Die Wunde ist nicht so tief, wie sie aussieht. Ich verbinde jetzt die Wunde und gebe Ihnen noch ein Schmerzmittel, beruhigt der Arzt Eva. Die nickt. Wird sie tanzen können? Fragt Inge Neururer. Ich denke schon. Was meinen Sie denn selbst? Der Arzt schaut Eva an. Ich versuche es auf alle Fälle, sagt Eva entschlossen. Kapitel 9. Das ist bestialisch. Jens hält Evas Ballettschuh in der einen Hand, in der anderen hält er einen Glassplitter. Er ahnt Böses. Sehen Sie hier, sagt Jens und hält den Splitter hoch. Der war in der Spitze von Evas Schuh. Also nein, wer macht denn so etwas? Frau Neururer ist ganz entsetzt und schaut ihre Mädchen der Reihe nach an. Als Herr Reuter und ich vorhin den Flur entlang gingen, kam uns ein Kerl entgegen, im Kapuzenhemd. Er wollte absolut nicht gesehen werden, erzählt Jens. Ja, Das ist doch dein Tobias, Regina. Der trägt doch nur sowas, ruft Maxi spontan dazwischen. Halt die Goschen, fährt Regina sie an. Moment mal, was wollen Sie damit sagen? Hier war ein Mann in unserer Schule? Will Inge Neururer ganz aufgeregt wissen. Jens erzählt weiter. Also, der junge Mann kam ganz offensichtlich aus der Garderobe hier. Ja, das kann ich bestätigen, unterbricht ihn Konstantin Reuter. Die Mädchen waren ja noch in der Pause. Er hatte Zeit und er war allein. Er konnte an die Fächer und diesen Splitter in aller Ruhe, fährt Jens fort. Sowas wird der Tobi nie, nie tun, niemals. Regina ist total aufgeregt. Außerdem, er kommt gleich. Er wollte zuschauen. Da können Sie ihn gleich fragen. Dann wird's ja sehen. Das ist ein Netter. Regina kommen jetzt die Tränen. Wenn man vom Teufel spricht, sagt Anna. Schau, da ist er schon, der Tobias. Alle drehen sich zur Tür. Tobias schaut in die Runde. Er sieht Jens mit der Scherbe in der Hand und Konstantin Reuter und läuft weg. Tobias, bleib da! Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Ruft ihm Regina total verzweifelt hinterher. Jens läuft hinter dem flüchtenden Tobias her. Konstantin Reuter ebenfalls. Schon ein paar Minuten später kommen sie zurück. Jens Winzerer und Konstantin Reuter halten Tobias fest. Der hat den Blick gesenkt und schaut niemanden an. Ich glaube, unser Freund hier hat einiges zu erzählen. Na los, rede. Jens ist richtig sauer. Ich war's, sagt Tobias so leise, dass es kaum jemand verstehen kann. Was? Rufen ein paar der Mädchen und auch Frau Neururer. Ich war das alles, flüstert Tobias. Ich hab versucht, die Eva zu... Na, da im Prater. Ich hab ja was ins Essen getan beim Schweizer. Und ja, ich hab auch die Glas... Weiter kommt er nicht. Ja, aber warum denn? Warum? Fragen fast alle gleichzeitig. Na, wegen meiner Spielschulden. Wegen ihrer Spielschulden? Inge Neururer ist entsetzt. Ich hab gedacht, wenn die Regina... Na, wenn die Regina die Hauptrolle in diesem Film da kriegt, dann gibt sie mir was von dem Geld und... Ja, Tobias, bist denn komplett narrisch worden? Regina kann nicht glauben, was sie da hört. Ich hab gedacht, ich tu dir einen Gefallen. Du hast so hart trainiert und dann diese Neue da, die nimmt ja alles weg. Mensch, Tobias, ja, ich war neidisch. Ich war auch eifersüchtig, aber ich würde doch nie, ich hätte nie. Regina Schlick verlässt schluchzend die Garderobe. Nie. Regina Schlick verlässt schluchzend die Garderobe. Kapitel 10. Gut, dass wir das Vortanzen um einen Tag verschoben haben, sagt Frau Neururer zu Konstantin Reuter. Beide schauen begeistert den tanzenden Mädchen zu. Eva geht es wieder gut, wie man sieht. Regina hat sich beruhigt und Tobias... Naja, der geht uns eigentlich nichts an. Frau Neururer lächelt. Ja, ein Schock für die Regina, aber zumindest hat er sich hinterher entschuldigt, meint Konstantin Reuter. Er schaut zu Jens hinüber. Der ist ganz konzentriert hinter seiner Kamera. Na, wen er wohl favorisiert? Fragt sich Konstantin Reuter. Ich kann's mir eigentlich denken. Indem schaut Jens zu ihm herüber. Beide lächeln. Sie schauen in die gleiche Richtung. Ihre Entscheidung steht fest. Eva.